Gassan geht in den ersten Stock in die Abteilung Herrenmode. Sofort kommt ein Verkäufer. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche ein Hemd. Kommen Sie bitte. Hemden haben wir hier drüben. Was suchen Sie denn? Ein Freizeithemd? Nein, ich suche einfach ein schönes weißes Hemd. Wie ist Ihre Größe? Meine Größe? Ich nehme immer XL, das passt. Unsere Hemden haben normale Kleidergrößen. 41? 42? Ich weiß nicht. Der Verkäufer ist nett und Gassan findet ein weißes Hemd. Und teuer ist es auch nicht. 35 Euro. Am Nachmittag sucht Gassan im Internet Tipps für sein Vorstellungsgespräch. Der Personalchef will bestimmt eine Bewerbungsmappe. Er findet viele nützliche Hinweise und schreibt eine Liste. Erstens Bewerbungsbrief. Zweitens Foto. Drittens Lebenslauf. Viertens Zeugnisse. Oh je, da habe ich ja noch viel zu tun. Ich brauche ein Foto, eine Bewerbungsmappe und Kopien von meinen Zeugnissen. Zuerst gehe ich zum Kopiergeschäft. Die haben auch einen Automaten. Da lasse ich gleich ein Foto machen. Dann kaufe ich die Bewerbungsmappe und anschließend schreibe ich meinen Lebenslauf. Aber vorher koche ich mir noch einen Kaffee.